Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4, Dresden, den 13. April 1791. Ich habe, dünkt mich, lange nicht von dir gehört. Die letzte Nachricht ist von deinem Weibchen, dass du in Rudolstadt eine Kur brauchst. Lass mich doch wissen, wie sie dir bekommt. Noch ist es wahrscheinlich, dass ich die Messe in Leipzig zubringe, wäre es dir nicht möglich, hinzukommen, aber mit Vorbehalt deiner Reise nach Dresden, sonst mag ich dich lieber hier als in Leipzig sehen. Mir vergeht die Zeit sehr geschwind, meine Akten werden mir immer lieber und manche Fälle beschäftigen mich mehr, als es nötig ist, aus einer Art von Interesse. Jetzt kommt hinzu, dass das Kollegium über eine neue Gesetzgebung wegen Erleichterung der Bauern, teils durch Verhütung mancher Bedrückungen, teils durch Abkürzung der Prozesse in Dienstsachen beratschlagt. Ich habe mir nicht versagen können, viel über diese Sache zu grübeln, ungeachtet ich nicht vermuten kann, dass Vorschläge von einem der jüngsten Glieder im Kollegio viel Eingang finden würden. Indessen, wenn ich etwas Brauchbares den Vorschlägen des Kollegii hinzuzusetzen habe, will ich es schon sonst an Mann bringen. Auch freue ich mich, dass manche menschenfreundliche Neuerung trotz ihrer Kühnheit schon unter den steifesten Geschäftsmännern Eingang zu finden scheint. Gewiss sind weit mehr Verbesserungen im Politischen ausführbar, als man glaubt. Der denkende Kopf muss nur erst gewisse deutliche Begriffe und einleuchtende Grundsätze mit künstlicher Kälte, ohne Deklamation und Übertreibung unter seinen Zeitgenossen gangbar gemacht haben, muss sich auch den Geschäftsmännern nähern, um sie durch Analogien, Anschließung an das herrschende System, Argumenta ad hominem et cetera zu gewinnen. Und dann geht manches, was man für unmöglich hielt, mit Leichtigkeit durch. Ich bin also nicht müßig, wenngleich meine philosophischen Arbeiten nicht vorwärts rücken. Etwas hoffe ich in dieser Rücksicht von den nächsten Ferien. Hast du schon Moritzens Mythologie gesehen? Lies sie, du wirst viel Gutes darin finden. Er vermeidet die Fehler der gewöhnlichen Pedanterie und behandelt die alten Dichtungen mit Geist und Kunstgefühl. In vielen Stellen erkenne ich Goethens Ideen, und vielleicht ist der ganze Gesichtspunkt von ihm entlehnt. Was ist denn eigentlich der Wilhelm Meister, an dem Goethe arbeitet? Frau von Kalb schrieb mir neulich ein paar Worte davon. Noch eine Neuigkeit, Minna ist schwanger. Leb wohl und empfiehl uns alle, deinem Weibchen und ihrer Schwester M. und D. grüßen, dein Körner.